Donnerstagabend, Viertel nach acht. Die Weltraumaffen sind da. So ist es. Was ist jetzt passiert? Live aus dem Studio 1 der Berliner Union Film. Ja, schönen guten Abend, hallo. Ja. Warte mal, berechende Nachrichten. Ja, heute ist der Welttag des Gemüses übrigens, aber das ist nicht das Thema. Genau. Ich identifiziere mich als Paprika. Ernährt euch gut. was haben wir? Wir haben Folgendes. Wir haben diesen offenen Brief für euch, nämlich von unserer Quellenlieferantin Judith Bassard, die ihr sicherlich vom Namen her schon kennt. Ich habe schon immer gewitzelt, dass ich gesagt habe, nie gehört den Namen, wenn wir sie mal wieder an einer Quelle bei uns hatten, weil das ja nicht gerade selten der Fall war und ja auch dazu geführt hat, dass wir häufiger mal Bildartikel auch hatten, tatsächlich. Und die hat sich hier heute zu Wort gemeldet mit diesem Substack, wieso ich Bild verlassen habe. Ein offener Brief an Axel Springer, Chef Matthias Döpfner. Und da habe ich gedacht, oder da hatte ich dann mal Lust, da nicht erst bis Sonntag drauf zu warten, bis wir darüber sprechen, sondern ich dachte, das machen wir einfach mal direkt. Und deswegen mal ein kleiner Sonderstream dazu, wo wir da mal reinschauen und uns auch die ersten Reaktionen nochmal angucken. Genau, quick and dirty. Genau. Ja, und worum geht's? Es geht um diese ganze Trans-Geschichte, die wir ja schon 2 Wochen jetzt uns angeschaut haben. Und da gab es ja... Vielleicht nochmal für die letzten 2 Wochen geschlafen haben. Es gab diesen Artikel in der Welt von 5 Wissenschaftlern, der stellvertretend für einen Appell steht, den noch mehr Leute unterschrieben haben, noch mehr Wissenschaftler, aber auch ganz normale Leute. Und in dem es halt um die Themenwahl im Kinder- und Jugendprogramm des Öffentlich-Rechtlichen geht und die argumentieren halt, dass da halt zu viel Wert auf praktisch die woken Talking Points gelegt wird, dass Kinder schon mit den woken Talking Points belästigt werden und dass das doch eigentlich nicht sein muss. Ja, genau. Und das hatte ja dann sehr zur Verwunderung vieler Leute dazu geführt, dass der Herr Döpfner, also der Oberboss vom ganzen Axel Springer, dann einen offenen Brief an die lieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestartet hat. Und den hatten wir uns ja vor 2 Wochen auch schon im Detail angeschaut, fast komplett durchgearbeitet. Und da sagt er dann hier so Sachen wie, zuerst geht es um die Sache und in der Sache, so finde ich, ist der Beitrag der 5 Gastautoren unterirdisch. Pauschal werden die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten für ihre Berichterstattung über transsexuelle Identitäten bei Kindern und Jugendlichen kritisiert. Pauschal wird impliziert, dass es nur 2 Geschlechtsidentitäten gibt. Wissenschaftlich ist der Text bestenfalls grob einseitig. Der Ton ist oberflächlich herablassend und ressentimentgeladen, nicht weit entfernt von der reaktionären Haltung. Homosexualität ist eine Krankheit. Transsexualität ist Einbildung. Statt des freiheitlichen Geistes, dass jeder soll nach seiner Fasson selig werden, raunt es hier vom Schutz der sittlichen Überzeugung der Bevölkerung. Der Text hat einen Sound, der für jeden freien, toleranten Geist unangenehm ist. Und so weiter. Was alles ziemlich an den Haaren herbeigezogen ist, ne? Vor allem Homosexualität ist eine Krankheit. Hm. Das ist ja an sich schon fast Diffamierung. Ne? Das kann man wirklich, selbst wenn man sehr bösartig ist, wenn man sich den Originaltext da anguckt, wirklich nicht rauslesen. Nee. Ja. Genau. Ich meine, dass es 2 Geschlechter gibt, ja. Ja. Das kann man schon rauslesen, ja. Ja, aber das ist doch die typische Art und Weise, wie diese Leute vorgehen. Es wird Leid projiziert, die sowas anrichten kann. Und deshalb muss man schon vorher sich die Schere in den Kopf stecken und da einfach mal weggucken, wenn da irgendwie Kollateralschäden entstehen. Tja, ja. Ich meine, was ich persönlich auch ganz schlimm finde, ist einfach, Das ist schade und sogar schlimm, denn das darin angesprochene Thema, wie und wann man Kindern Diskussionen und Entscheidungen über fluide Geschlechteridentitäten verweigert oder zumutet, ist ein ausgesprochen wichtiges und heikles Thema. Also, man verweigert die Diskussion mit den Kindern. Ja, so kann man es auch ausdrücken. Ne? Ja. Ja, ich sollte vielleicht nochmal einen Monitor teilen, wa? Das wäre vielleicht auch nicht schlecht, oder? so, bitteschön. Genau. Ja, und das ist, Ding ist ja auch schon alleine, wenn er da anfängt von Identitäten, darum geht es ja gar nicht. Wenn die Leute sagen, es sind zwei Geschlechter und es ist nicht mehrgeschlechtlich, das ist ja gerade schon diese Verwirrung mit den Identitäten. Dass wenn die Leute Identitäten sagen, dann meinen sie ja so Sachen wie, ja, manche Leute, die fühlen sich vielleicht nicht so männlich oder die fühlen sich nicht so weiblich oder die leben dann halt nicht so männlich oder nicht so weiblich. Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass es dann trotzdem wieder nur zwei Geschlechter gibt, biologisch gesehen. Und dann aber behauptet wird, dass es halt eben mehrere gibt oder unendlich viele oder dass es ein Spektrum ist. Und dann wird ja dann weiter noch behauptet, dass selbst die Geschlechtsorgane eigentlich dann nichts mehr aussagen. Ne? Und lauter solche Dinge. Und das ist ja das, was bei den Öffentlich-Rechtlichen dann da auch teilweise gemacht wird. Und ja, ja gut, also aus dem Artikel hier von der Judith kann ich auch jetzt nicht einzelne Sachen zitieren, weil ich ihn nur einmal durchgelesen habe, deswegen habe ich das nicht mehr so präsent im Kopf, müssten wir vielleicht mal komplett nochmal lesen. Oder ja, können wir einmal mal kurz durchgehen. Ich meine, wir haben ein bisschen Zeit, wir haben ja nicht so viele Quellen heute. Ja, also direkt im Vorfeld gesagt, ich fand es ein bisschen seltsam, weil er hat sich mit dem Text ein bisschen viel Angriffsfläche auch, ein bisschen viel Angriffsfläche geboten. Aber kommen wir ja gleich drauf zu, wenn wir den Text durchgehen. Sie hat halt sehr umfassend mit sehr vielen Beispielen ihrer redaktionellen Tätigkeit bei der Bild geredet und wie gesagt, da halt schon ein paar Sachen gesagt, die man ihr halt böswillig auslegen könnte, wie es bei Twitter ja auch der Fall jetzt ist. Ne? Ja, aber sie hat da ja recht selbstbewusst drauf geantwortet, auf diese Angriffe auf Twitter und hat gesagt, ich habe nichts gesagt, was ich nichts beweisen kann. Ja, was haben wir hier? Lieber Matthias Döpfner fängt es natürlich auch an, so wie die lieben Mitarbeiter. Und dann schreibt sie weiter, mit großem Bedauern habe ich meine Kündigung bei Bild eingereicht. Als ich vor einem Jahr im Politikressort der Bild anfing, war ich begeistert. Ich war stolz, Teil einer Redaktion zu sein, die mit so großer Entschlossenheit freiheitsfeindliche Ideologien klar und furchtlos analysiert, benennt und beschreibt. Großartige Reporter wie Paul Rotzheimer riskieren nicht nur ihr Leben, um über die Kriegsverbrechen der Russen im Ukraine-Krieg oder die der Taliban in Afghanistan zu berichten. Sie gingen auch mit den grausamsten Diktatoren der Welt ins Gericht. Sprachen sie direkt auf ihre Verbrechen gegen die Menschlichkeit an. Ex-Bildchef Julian Reichert schrieb während des Syrienkriegs im Jahr 2016 einen offenen Brief an Wladimir Putin, fragte den Diktator, wie können sie es wagen, so barbarisch im Namen aller Russen zu handeln. Paul Rotzheimer reiste im Jahr 2019 zusammen mit Heiko Maas in den Iran und stellte dem iranischen Außenminister Mohammed Javad Zarif die Frage, für die dem deutschen Außenminister der Mut fehlte. Wieso werden Homosexuelle im Iran hingerichtet? Nicht nur die Antwort, mit der Zarif die grausamen Hinrichtungen rechtfertigte, ging um die Welt und die offenbarte die Barbarei eines menschenverachtenden Regimes. Auch der unfassbare Mut von Paul, der im Iran als schwuler Mann auch leicht selbst Opfer einer solchen Hinrichtung hätte werden können, war einzigartig und wurde von der internationalen Presse zu Recht gefeiert. Guck mal, ist sogar komplett an mir vorbeigegangen. Hat das von euch jemand gemerkt? Wusste das jemand? Hallo? Sorry, ich war irgendwie gerade kurz weg. Ich habe gerade nichts gehört. Kannst du nochmal sagen? Ich wusste das nicht. Also weder, dass er das gemacht hat, noch, dass er überhaupt homosexuell ist. Aber ach so, ja, das, genau. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich gelesen habe bei Twitter, dass ihr das vorgeworfen wird. Sie hätte ihn quasi gerotet. Aus dem Schrank rausgeholt und nee, es wäre gar nicht allgemein bekannt, dass er homosexuell wäre oder so. Weiß, habe ich jetzt ehrlich gesagt, ich habe jetzt auch nicht so eine Karte vor mir, wer schwul ist und wer nicht. Das interessiert mich auch nicht. Sollen die Leute im Schlafzimmer machen, was sie wollen, ne? Also, ja, das ist aber ja eigentlich auch der Punkt. Also. Ne, ich glaube, er ist einfach nur einer von den Leuten, die es nicht an die große Glocke hängen. Weil ich kann mich noch erinnern, als diese Julian Reichelt-Nummer war, da hatte er, glaube ich, auch gesagt, dass ihn die Leute homophob beleidigen würden. Also der Rotzheimer jetzt. Und ich denke mal, die werden wahrscheinlich ihm geschrieben haben, ob er auch was mit Julian Reichelt gehabt hätte oder so. Denke ich mal. Also insofern wird das sicherlich schon. Also das war jetzt so das Erste, wo ich das gehört hatte. Aber ich glaube schon, dass das bekannt ist, nur nicht an die große Glocke gehangen wird. Ja, also auf jeden Fall zumindest auf seinem Twitter-Profil ist es nicht offensiv zur Schau getragen, wie das manche Twitter-Profile an sich haben. Ja, es ist ja zum Beispiel hier bei Herrn Kuhle, ne? Konstantin Kuhle ist ja auch so einer. Also der das nicht an die große Glocke hängt. Okay, egal ob es um die Gräueltaten von mächtigen Diktatoren, die widersprüchliche Corona-Politik der Bundesregierung oder um die gesellschaftliche Trends wie das Gendern der Sprache ging, Bild ließ sich von keiner Autorität der Welt, von keiner noch so trendigen Konvention einschüchtern, sondern kämpfte wie ein altes Schlachtschiff gegen die eigenen für die eigenen Werte, Demokratie, Meinungsfreiheit und das Existenzrecht Israels. Nochmal, ich bin unfassbar stolz, dass ich Teil dieser wunderbaren und mutigen Redaktion sein durfte. Die Zeit bei Bild gehört definitiv zu den großartigsten und lehrreichsten Abschnitten in meinem Leben, die ich nie vergessen werde. Dafür möchte ich meinen tiefsten Dank aussprechen. Der Grund für meine Kündigung ist am Ende der Umgang von Axel Springer, also auch Ihr Umgang, also Herrn Döpfner, dem sie hier schreibt, mit der Woken-Bewegung. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr über die Gefahren berichten kann, die von dieser gesellschaftlichen Bewegung ausgehen. Und ich habe das Gefühl, dass der gesamte Verlag in dieser Sache nicht mehr hinter mir steht. Keine Thematik hat mich als Journalistin so sehr um den Verstand gebracht, wie der Aktivismus einer kleinen Minderheit, die offiziell behauptet, für Diversität zu stehen, aber eine im Kern radikale Ideologie verfolgt. Über Jahre hinweg habe ich beobachtet, wie selbst riesige Konzerne vor den totalitären Forderungen der Woken-Aktivisten eingeknickt sind. Ich habe verfolgt, wie die einzige Frau im Vorstand von Adidas gefeuert wurde, weil sie sagte, dass Rassismus in ihrem Konzern kein großes Problem ist. Ich habe beobachtet, wie Dozenten an einer Medizinuni in den USA nicht mehr von Vater und Mutter und männlich und weiblich reden, weil sie sonst von radikalen Aktivisten als transphob beschimpft werden. Und ich habe darüber berichtet, wie Antirassismus-Aktivisten an deutschen Schulen weiße Kinder demütigen, um ihnen ihre weißen Privilegien auszutreiben. Diese Themen sind ein heißes Eisen. Wer über sie schreibt, muss mit harten Anfeindungen rechnen, die immer nach dem gleichen Schema ablaufen. Äußerungen werden absichtlich aus dem Zusammenhang gerissen und falsch dargestellt, um kritische Stimmen als in Anführungsstrichen rechts zu diffamieren und sie somit aus dem Diskurs zu werfen. Ja, was lustigerweise jetzt ja auch genau da passiert ist, genau beispielsweise das mit der Dame von Adidas, das wurde natürlich wieder so ausgeregt, so ja, sie beschwert sich darüber, dass hat gesagt, wir haben kein großes rassistisches Problem in unserem Konzern und das wird ja direkt wieder so ausgelegt, als ob sie dieses so rassistisches Verhalten, als ob sie nur dieses Beispiel genommen hätte, weil sie rassistisches Verhalten verteidigen will. Mhm. Ja, und auch keine Thematik hat mich als Journalistin so sehr um den Verstand gebracht, wie der Aktivismus einer kleinen Minderheit, da auch direkt wieder so, ja, man merkt, dass du keinen Verstand mehr hast und so. Also, wo ich das erste Mal gelesen habe, zum Beispiel den Satz, den habe ich gelesen, habe mir gedacht, alles klar, das wird direkt aus dem Kontext gerissen, direkt gesagt, ja, du hast den Verstand verloren, schreibst du doch selber und so. Ja, also, Und vor allem auch das mit der kleinen Minderheit. Wundert mich, dass noch niemand den Antisemitismus-Engel gewählt hat und gesagt hat, oh, kleine Minderheit kennen wir irgendwoher. Protokolle von Zion gelesen, was, Judith? Ja, oh Mann, die ganzen Vorwände, und es ist halt so, genauso wie sie es geschrieben hat. Ne? Wer über sie schreibt, muss mit harten Anfeindungen rechnen, immer nach dem gleichen Schema kaufen. Äußerungen werden absichtlich aus dem Zusammenhang gerissen. Genau, falsch dargestellt. Genau, kritische Stimmen als rechts zu diffamieren. Genau, so nach dem Motto so, die ist so rechts, die hält sogar Bild für woke. So, nach dem Motto, das ist, glaube ich, so das Haupt, die Hauptsache gewesen, die gedacht wurde, so nach dem Motto, weil Bild ja quasi, ist ja die Springer-Stiefelpresse. So, ne? Ja, aber das Problem ist ja auch, da wird ja auch ein Klischee bedient, das ja seit Jahren nicht mehr stimmt. Springer ist inzwischen ein internationaler Konzern, der nicht mehr der Friede gehört, sondern irgendwie vor allem auch Investmentfirmen. Ja gut, noch gehört da ja der Friede. Also gehört dem Friede und dem Döpfner. Und dann auf Platz 3 ist Kober Kravis Roberts. Das, genau. Das ist die drittgrößte Private Equity Firma weltweit. Ja, komm, ja, aber die auch haben auch mit ihrem drittgrößten Anteil genug Macht, um gewisse Dinge, die haben den größten Einzelanteil. Nur der Döpfner hat 22%, die Friede hat, glaube ich, 26%. Aber der Döpfner darf über die Anteile von der Friede komplett irgendwie bestimmen. Irgendwie so ein Deal. Die hat ihm ja auch irgendwie einen Teil geschenkt irgendwann mal. Also es ist sowieso alles ein bisschen seltsam. Aber hey. Und die machen gerade einen guten Expansionskurs. Die haben ja Politico gekauft in Amerika, was ja eigentlich auch eine Hausmarke ist. Ja, aber was ist denn das Endgame des Anbieterns? Glauben die wirklich, dass irgendwer dann Welt oder Bild kauft? Ich wage das zu bezweifeln. Also sie werden weiterhin mit Dreck beschmissen werden und sie sagen auch noch artig, oh danke, dass ihr uns mit Dreck beschmeißt, wir werden jeden eurer Wünsche erfüllen. Das geht mir ein bisschen, das geht an mir vorbei, logikmäßig. Weiß nicht, was Springer da insgesamt will. Ja, eine Theorie haben wir ja nachher noch. ja, genau. Und wir hatten ja über das Politico-Ding, hatten wir ja auch kurz gesprochen. Da hatte ich ja nochmal diese Quelle von, die wir vom halben Jahr oder so schon mal hatten, wo ja ein Herr beim Tablet Magazine da einen Beitrag geschrieben hatte über diese ganze Sache mit dem Israel-Palästina-Konflikt und dass da also Leute bei Politico sich da irgendwie auf die Palästina-Seite schlagen wollten und dann auf Stand geprobt haben und da hatten sie ja quasi, oder da hatte der Autor von dem Artikel ja Herrn Döpfner da gefeiert für seine Standhaftigkeit und dass er nicht einknickt vor den Leuten, die mit der Sprache des Opfertums irgendwie um die Ecke kommen. Irgendwie so war ja die Formulierung und das ist ja im Endeffekt genau das, was er dann mit seinem offenen Brief dann gemacht hat. Ne? Also irgendwie, die haben uns ausgeladen von dieser Gay-Job-Messe da irgendwie und was ja auch schon mal so ein Ding ist, ey, wofür braucht es eine Job-Messe nur für Homosexuelle? Also, aber ja. Ja. Okay, zurück zum Text. Besonders aggressiv gehen dabei Transaktivisten vor, die eine der krudesten Behauptungen vertreten, die das 21. Jahrhundert hervorgebracht hat, dass das biologische Geschlecht nicht existiert. Ja, das ist absolut richtig. Ich hatte ja auch die Story mal wieder erzählt. Das war ja 2014, wo mir das passiert ist, wurde eine Medizinstudentin, die ich kannte, einfach nur so ein aus ihrem Anatomiebuch eine wissenschaftliche, so ein Querschnitt einen gezeichneten aus dem Anatomiebuch von weiblichen Organen da bei Twitter verteilt hat und dann tagelang angegangen wurde von ihrer eigenen Social Justice-lastigen Blase. Und das war bei mir ja so der Punkt, wo ich überhaupt angefangen habe, diesen ganzen Feminismus, Social Justice und so Kram mal so richtig zu hinterfragen, weil mir da halt vor Augen geführt wurde, wie irre das alles ist. Und das war 2014, da waren die schon so drauf. Und das ist ja in den letzten Jahren natürlich überhaupt nicht besser geworden. Und ja, also das ist so, die gehen besonders aggressiv vor. Ne? Das muss man ganz klar so sagen. Okay, was haben wir da? J.K. Rowling, der Erfinderin von Harry Potter, wird bis heute von Aktivisten der Tod gewünscht. Im Netz kursieren Videos, in denen Harry Potter-Bücher verbrannt werden. Die Professorin Kathleen Stock kündigte neulich ihre Professur an der Uni Sussex auf, weil sie die permanenten Attacken der Aktivisten nicht mehr aushielt und sich um das Wohl ihrer Familie sorgte. Ja, das hatten wir ja auch, ne, mit dem Kathleen Stock-Ding. Es war ja sogar so, dass da jemand bei der Zeit irgendwie behauptet hätte, dass da gar keine Drogen oder so gegen die gewesen wären. Fälschlicherweise, ne? Und dann eine Woche später hatten wir diesen Artikel auch in der Zeit von einem anderen Autor, der dann dem dann nochmal widersprechen durfte, weil das nämlich schon so ist. Und das ist ja auch schon so ziemlich heftig, weil wir hören ja die ganze Zeit immer, ne, diese ganze Frauenhass und so, und überall sind die Frauenhasser und die ganzen bösen Leute, aber bei solchen Sachen, da sind die dann auf einmal alle selber schuld, ne? Und das ist ja alles gar nicht so schlimm und die sollen sich mal nicht so anstellen. Ja. Und wenn man die Nachrichten liest, die diese angeblichen Aktivisten und so solchen Frauen schreiben, dann sind das genau diese Nachrichten, die sie sich sonst immer von rechten Kampagnen oder Netzwerken oder Bots oder irgendwas zurechtschrauben, die angeblich an die Frauen an ihrer Seite gehen. Ich glaube, da wird es auch solche Nachrichten von Leuten geben, aber halt diese Projektion, diese Brutalität, mit der J.K. Rowling und so Leute halt konfrontiert werden. Die Lips of TikTok hat ja jetzt auch wieder so ein Ding gepostet, von wegen irgendwie, ich komme zu dir nach Hause und leg dich besser heute nicht schlafen und solche Sachen. Ja, Rohrbombe, solche Sachen. Rohrbombe, ne? Genau. Also, so zu tun, als gäbe es das auf der Woken-Seite gar nicht. Und das machen die halt seit Gamergate andauernd. Es wird immer ignoriert, was von denen für brutale Drohungen kommen, was dafür für ein Abschaum sich in den Mansions von J.K. Rowling rumtreibt. Und ja, naja, ist ja eine TERF, ne? Die hat das verdient. Oder wie ist die Argumentation? Warum wird das von den Medien so komisch gewichtet? Ja, die Argumentation ist ja, dass das ganz böse ist und dass es alles nur einseitig ist. Menschenfeindlichkeit. Man verweigert ja den wie ist das gerade bei Transleuten, man spricht ihnen die Menschlichkeit ab und man will, dass sie sterben, und das sind ja immer die gleichen dummen Argumente. Indem man sie in die Geschlechtskategorien für den Homo sapiens einordnet, spricht man ihnen die Menschlichkeit ab. Das ist großer Humor. Das ist sehr verqueer. Naja. Genau. Beide Frauen haben lediglich den Fakt verteidigt, dass biologische Frauen keine biologischen Männer sein können und umgekehrt nicht mehr, nicht weniger. Genau, diesen Aktivismus stellen 120 deutsche Wissenschaftler in einem 50-seitigen Dossier an den Pranger. In einem Weltartikel erklärten 5 dieser Wissenschaftler, wie die kruden Thesen eines fragwürdigen Aktivismus auch in Deutschland Einzug in junge Formate des ÖRR erhalten. Es wird kritisiert, dass schon Kinder vermittelt wird, dass eine Transition die beste Option für sie sei, ohne auf Nebenwirkungen von lebenslangen Hormontherapien, Pubertätsblockern und irreversiblen Operationen einzugehen. Genau, das ist ja eindeutig verkehrt, eindeutig, ja, ein Skandal einfach. Und es ist eigentlich offensichtlich, das so zu benennen. Und das ist nicht, wie hat der Döpfner gesagt, unterirdisch. Bestenfalls grob einseitig. Herablassend, oberflächlich, Ressentiment geladen. Und man muss sich bei allen entschuldigen, die der Artikel verletzt haben könnte. Ja. Das sind die Papercuts von der Druckausgabe, nehme ich an. Wahrscheinlich, ja. Falls sich da jemand... Ja. Infolge des Artikels haben sich Menschen der LGBTIAQ-Sternchen-Community verletzt oder herabgewürdigt gefühlt. Das ist ein harter Vorwurf, dass sie sich... Der Fields, die haben sich gefühlt. Der hat ja nicht mal selber geschrieben, dass es so wäre, sondern die haben das nur so gefühlt. Und deswegen, ne, ja... ist das ja ein Beweis, dass das alles total daneben ist. Weil wenn die sich herabgewürdigt gefühlt haben, dann spricht das ja, ist das ja eindeutig. Das kann ja nicht sein. Die haben ja die Wahrheit gepachtet. Ne? Ja. Hm. Genau, und jetzt geht's ans Konkrete. Genau darüber wollte ich bei Bild in einem Artikel berichten, kurz nachdem der Weltkommentar veröffentlicht wurde. In dem Artikel äußerte sich der Kinderpsychiater Professor Dr. Med. Alexander Korte, einer der 5 Autoren des Weltkommentars, mit folgenden Worten. Der Aufruf ist nicht dafür gedacht, transsexuelle Menschen, deren Existenz wir akzeptieren und vor deren Leidensdruck wir den allergrößten Respekt haben, zu diskreditieren. Es geht auch nicht darum, dass Kinder nicht frühzeitig über ihre Sexualität aufgeklärt werden sollen. In dem Aufruf geht es darum, von gefährlichen Falschinformationen wie Leugnung biologischer Tatsachen und die Mehr der Vielgeschlechtlichkeit, kurz die Verbreitung unwissenschaftlicher Tatsachen, zu warnen. Und jetzt schreibt Judith weiter, dieser Artikel wurde verhindert, mir wurde gesagt, dass ich den Wissenschaftleraufruf kritisieren sollte, ansonsten würde der Artikel nicht erscheinen. De facto wurde von mir verlangt, dass ich genau das negativ darstelle, für was ich seit Jahren mit vollem Idealismus kämpfe, vor den Gefahren des Woken-Aktivismus zu warnen. Allein das hat mich psychisch zermürbt. Die Situation spitzte sich zu, als Sie, Herr Döpfner, einen Tag später einen offenen Brief an alle Mitarbeiter von Axel Springer schickten. Denn mit diesem Brief ist der Konzern vor den unerträglichen Tyrannei der Woken-Aktivisten eingeknickt. Der Verlag, der mir eine journalistische Heimat gegeben hat und von dem ich immer wieder dachte, dass er sich mit einer klaren Haltung gegen Ideologen wehrt, ausgerechnet dieser Verlag übernahm mit dem Brief genau die inhaltslose Rhetorik, mit der nicht nur ich, sondern jeder Mensch, der eine differenzierte Kritik der Woken-Bewegung betreibt, immer wieder als Menschenfeind diffamiert wird. Hört, hört. Das ist absolut 100% richtig, was die Dame da schreibt. Und lustigerweise schreibt das der Döpfner ja sogar in seinem Brief, ne? We agree to disagree, nennen die Engländer das. Man widerspricht sich, aber man redet miteinander. Immer häufiger aber wird nicht mehr widersprochen, nicht mehr miteinander geredet, sondern einfach ausgegrenzt. Deine Meinung gefällt mir nicht, also rede ich nicht mit dir. Ich ghoste oder cancel dich. Nur, ich meine, das ist ja richtig, was er da schreibt, nur schreibt ja. Das halt genau über die falsche Personengruppe. Ich meine, weil genau. die Leute, die halt diesen Kommentar da geschrieben haben, die wollen ja die Leute nicht ausgrenzen, sondern die wollen aufklären. Die wollen sagen, hier, das ist unser Debattenbeitrag, alle Nachrichtenmedien schreiben gerade in eine Richtung, hier habt ihr mal die andere Richtung, die andere Meinung, weil die total untergeht. Ja, aber das ist ja auch ein Teil der Woken-Taktik, zu sagen, ja, ha, die wollen euch alle verbieten. Ihr müsst dann Mann oder Frau sein. Ihr könnt nicht mehr irgendwie als Mann in Frauenkleidern rumrennen oder so. Das ist ja die Perfidie, dass im Endeffekt die liberalen Leute sagen, hier können wir darüber sprechen, bevor wir irgendwas machen, weil wir haben die und die Bedenken. Und dann heißt es, aha, ihr wollt also diese Leute praktisch umbringen oder wegmachen, genau, oder was auch immer. Wollt gar nicht, lasst gar keine anderen Meinungen zu, wird dann den Leuten vorgeworfen. Was halt, genau, es ist halt, es wird total auf den Kopf gestellt, die Debatte. Das ist der große Projektor, wie wir seit 2014, seit Gamergate gesehen haben. Diese Leute können eins richtig gut, nämlich ihre eigenen dämlichen, primitiven Gedankengänge auf andere Leute zu projizieren. Weil die wollen nämlich, dass die alten weißen Männer wegkommen. Genau, ne, Döpfner schreibt, Ausgrenzung behindert nicht nur Debatten, sondern auch Erkenntnis und Entwicklung. Ausgrenzung ist das exakte Gegenteil von Inklusion und Vielfalt. Mhm. Ja, es ist eine fast tragische Pointe, wenn ausgerechnet der Kampf für Vielfalt und Inklusion, für Toleranz und Freiheit der Lebensform mit den Mitteln von Ausgrenzung, Intoleranz und Unfreiheit geführt wird. Ja. Wer macht das bitte? Wer grenzt aus? Die Leute, die ihn von der Messe ausladen. Ja. Ja, weil, aber ich meine, was allein ist das schon für ein Mindset? Weil jemand in dem, eine Person in diesem Riesenkonzern, Axel Springer, was gesagt hat, was ihm nicht gefällt, oder nicht eine Person, sondern in dem Fall 5 Personen in dem Ding was sagen durften, lädt man die aus. Und dann denkt man natürlich bei Springer nicht, es ist ein bisschen überreagiert, oder? Weil freie Meinung und so. Sondern man denkt, oh, scheiße. Jetzt müssen wir aber mal zurückrudern und es wird ja gesagt, dass es nicht hilfreich ist, das so zu machen. Aber anstatt zu sagen, wir wollten den Forum bieten, jetzt tut euch mal nicht so, wird halt sich direkt von den Leuten ganz krass distanziert und denen werden direkt irgendwelche Sachen an den Kopf geworfen, wie das ist nicht wissenschaftlich und das ist homophob und sonst irgendwas. Ja, das ist auch Ausgrenzung. Ja, das ist auch Canceln. Ja, weil der Artikel, der ist ja hinter einer Paywall gewesen. Die meisten Leute haben ja nicht den Artikel selber gelesen, sondern nur die Reaktionen darauf. Mhm. Ne? Ja, er war ja bebildert mit diesem Sendung mit der Maus-Ding und da sind viele Leute ja schon so drauf programmiert. Ich konnte mir auch diesen Beitrag von diesem Lars von Massengeschmack, der hat ja auch irgendwas zu gemacht, konnte ich mir nicht angucken. Das klang schon der war böse unerträglich. Das klang schon vom Titel her irgendwie so, als würde ich da Krebs von kriegen, wenn ich mir den anschaue. Also ich habe da durchgezappt und er hat halt in seiner üblichen, wie er das immer macht in seinen Zeitschriftenkritiken, hat er halt und nur weil so mal ein paar Leute so sein wollen, wie sie wollen oder was, bla bla bla. Also es war unterirdisch. Und er ist halt drauf rumgeritten, dass das Bild geändert wurde, weil es war halt erst die Maus mit der LGBTQ-XYZ-Fahne und danach war es die Maus mit einer Sonnenbrille und was weiß ich nicht alles. Kleinigkeiten, ja. Aber der ist mir eh von Mal zu Mal unsympathischer, wenn ich den sehe. Sag bloß. Ja. Okay, das fängt damit an, dass sie in dem Brief Dinge behaupten, die nicht wahr sind. Weder in dem Weltkommentar noch in dem 50-seitigen Dossier wird Hetze gegen Homosexuelle oder Transsexuelle betrieben, wie man es dort liest. Auch geht es den Wissenschaftlern nicht darum, Menschen daran zu hindern, ihre fluide Geschlechtsidentität frei auszuwählen, also etwa einer Frau zu verbieten, als Mann zu leben und umgekehrt oder sich als nicht-binäre Person zu identifizieren. Nochmal, die gesamte Kritik des Dossiers und des Weltkommentars bezieht sich auf eine unwissenschaftliche Ideologie, die zunehmend den öffentlich-rechtlichen Rundfunk beeinflusst. Der Behauptung, dass man das biologische Geschlecht durch einen einfachen Sprachakt wechseln kann. Ja, und das ist ja auch so. Ich glaube, wenn du das mal zur besten Sendezeit, 7:45 auf ARD und ZDF, da dürfen dann irgendwie eine halbe Stunde pro und eine halbe Stunde contra und dann am Ende machst du eine Abstimmung per Telefon. Kannst du aber klar davon ausgehen. Ich meine, das sagen ja auch, wir haben ja schon auf die Ratios geguckt, die zum Beispiel der offene Brief vom Döpfner, da ist ja in der Welt immer unten drunter, stimmen sie dem Auto zu, ja, nein. Da hatte der offene Brief vom Döpfner schon eine beschissene Ratio. Und dann kam noch dieser Artikel vom Queer-Beauftragten der Bundesregierung, der noch eine schlechtere Ratio hatte bei den Downvotes. Also, genau. Und der andere, der ursprüngliche Beitrag, hatte eine gutes Verhältnis. Und dieser Kommentar, den sie veröffentlicht haben, den wir uns am Sonntag angeschaut hatten in der Welt, der das ja auch verteidigt hat, also den ursprünglichen Artikel, der hatte auch ein gutes Verhältnis. Ja, also so ziemlich eindeutig. Okay, dass sie als Axel Springer-Chef diesen Fakt falsch darstellen, dass sie damit tatsächlich leugnen, dass es zwei biologische Geschlechter gibt, im selben Atemzug aber den Autoren Pseudowissenschaft vorwerfen, dass sie den Autoren des Gastkommentars und deren gesamte Kritik als Hetze gegen Minderheiten, ja sogar als homophob diffamieren und deren kritische Stimme in bester Manier der Cancel Culture mundtot machen, das hat mich zutiefst erschüttert und erschüttert mich noch jetzt. Vor allem der Tonfall, wie es gemacht wurde, ne? Ich lese nochmal den Satz vor aus dem Döpfner und dann entferne ich mich mal von dem Text. Der ganze Ton ist oberflächlich, herablassend und ressentimentgeladen. Schwurbel, schwurbel, schwurbel. Nicht weit entfernt von der reaktionären Haltung, Homosexualität ist eine Krankheit. Also er hat nicht explizit gesagt, dass es so ist, aber er hat das halt quasi so unterschwellig unterstellt. Mhm. Ja, weil... Was dabei auch völlig aus dem Blick gerät, ist, wie sehen es denn Homosexuelle zum Beispiel? Also ich kenne auf Twitter, dadurch, dass ich da natürlich in der Blase bin, viele Homosexuelle, die diese Trans-Geschichte einfach rundheraus ablehnen und die auch, wie diese LGB Alliance sagen, das hat mit uns nichts zu tun und ich möchte auch nicht, dass das ständig auf unserem Rücken ausgetragen wird. Diese Leute schüttet der Herr Döpfner einfach mit dem Bart aus. Er hat offensichtlich nicht bei denen nachgefragt, weil ich denke, auch da wird dieses Verhältnis zwischen geben Sie dem Autor recht und geben Sie dem Autor nicht recht. Wenn du da bei den Homosexuellen fragst, wirst du auch ein Verhältnis kriegen, das den Woken-Aktivisten nicht gefallen wird, weil die Nummer, wie Judith schon festgestellt hat, überall eine Minderheit sind. Die waren auch während Gamergate eine absolut verschwindende Minderheit, wenn man die Gamer dagegen nimmt, die gesagt haben, wir wollen eigentlich nur in Ruhe unsere Videospiele spielen, lasst uns in Ruhe. Aber das ist ja das Perverse, dass sie durch diese, das ist wie der Zauberer von Oz halt, dass die Medien sind deren Vorhang, hinter denen sie sitzen und die Schatten sehen riesig aus und furchterregend. Aber wenn die Medien aufhören würden, diesen Leuten wenn wir nächsten Sonntag über Frieda Ackermann von den neuen deutschen Medienmachern sprechen werden, die wahrscheinlich Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes wird, da wenn das nicht vorher noch Nemi El Hassand wird, irgendwie, was da... Ja, der hat nichts zu tun wahrscheinlich. Es ist nur noch lächerlich alles. Das sind alles nur Leute, die ein großes Megafon in die Hand kriegen, weil im Hintergrund Leute irgendwie anscheinend glauben, man könne, wenn man die Bevölkerung nur lang genug provoziert, irgendwas Positives erreichen. Mann. Ja, die gelten halt als Experten und als mutige Kämpfer für, ja, alles Schöne. Armin halt, ne? Laschet hat der Art Ackermann gratuliert und findet das ganz toll, dass sie ihre Arbeit jetzt bezahlt weitermachen kann. Das ist nur noch lächerlich. Das ist alles nur noch, wir sind komplett in der Clown-Staffel angekommen. Das war alles nur ein Vorspiel bisher, ey. Ja, okay. Es geht auch gleich passend weiter mit Es hat mich schockiert, dass der Koloss Axel Springer, der regelmäßig gegen die übelsten Diktatoren der Welt schießt, sich plötzlich von einer inhaltslosen Propaganda, plötzlich von der inhaltslosen Propaganda einer woken Minderheit in die Knie zwingen lässt und dabei auch noch die eigenen Journalisten als Menschenfeinde verhöhnt, die bei diesem bizarren Schauspiel nicht mitmachen wollen. Eine andere Sache, die mich nachhaltig irritiert, ist die Bigotterie, mit der Sie, also Herr Döpfner, gleichzeitig versuchen, sich aus der Affäre herauszureden. Auf der einen Seite sagten Sie, dass der offene Brief nur die Meinung des Konzernchefes abbilde und dass man Bild keine politische Richtung aufzwänge. Auf der anderen Seite steht in dem Brief, dass der Gastkommentar erst recht nicht die Meinung des ganzen Hauses widerspiegelte, sondern Axel Springer ganz im Gegenteil für Vielfalt und Freiheit stehe. Aber was bedeuten Vielfalt und Freiheit, Herr Döpfner? Wenn Vielfalt und Freiheit daraus bestehen, einen Gastkommentar kontextlos in die rechte Ecke zu stellen, dann frage ich mich, ob es vor allem darum geht, die woken US-Redaktionen des Unternehmens Axel Springer nicht zu verärgern. Das hat nichts mit Vielfalt und Freiheit zu tun, sondern mit Gleichschaltung und Unterwerfung. Ja, und da fällt das böse Wort woke, ne, aus dem Satz haben ja natürlich alle rausgelesen, dass die Bild-Zeitung woke ist und dass die Judith sagt, ja, Bild ist so woke geworden und so. Es bezieht sich ja explizit auf die US-Redaktion, ne, zum Beispiel Politico. Ja, sie schreibt ja auch noch extra des Unternehmens Axel Springer und nicht der Bild-Zeitung, aber das Lesen und Textverständnis. Die woken US-Redaktion. Einige Tage nach ihrem Brief führten sie mit uns eine emotionale Debatte, die inzwischen auch öffentlich geführt wurde und deswegen auch die Redaktionen erreicht hatte. Dort verteidigten sie nochmals die Inhalte ihres Briefes, wiederholten mit Nachdruck ihre Kritik an dem Kommentar. In diesem Zusammenhang sprachen sie über die moralische Pflicht einer Redaktion, nicht jeder Behauptung in einer Zeitung abzubilden, nur weil sie den Eindruck von Wissenschaftlichkeit erweckt. Als Beispiel nannten sie die Studien von Holocaustleugnern. Ja, und hier ist direkt wieder das nächste Fettnäpfchen, weil das ist ja eine interne Debatte gewesen. Ich habe jetzt da nicht irgendwie großartig was gefunden, dass er nochmal, also es gab ein paar Kommentare dazu, aber das ist ja, wie gesagt, eine interne Diskussion gewesen. Und da sie da halt das Beispiel mit den Holocaust-Leugnern anführt, das wird ihr natürlich auch direkt wieder negativ ausgelegt. Ja, also klar kann ich verstehen in dem Kontext, wenn die Debatte so intern geführt wurde. Und da ist halt wieder das Problem, es ist halt eine interne Debatte gewesen. Wie kann man das als externe Person irgendwie nachvollziehen? Schwierig. Ja, also da wäre es zum Beispiel ganz interessant gewesen, mal wirklich jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Text hätten, wo das, worauf sie sich hier bezieht, wo wir das nachlesen könnten, wie das Originalzitat war, um das richtig einordnen zu können. Ja. Ja, aber es klingt eigentlich schon ziemlich geradeaus. Ne? Also wahrscheinlich gesagt haben, ja, wir machen hier nicht alles, nur weil da Wissenschaft draufsteht. Ja, ja. Wir geben ja hier auch niemandem irgendwie Raum, um mit seiner Wissenschaft irgendwie einen Holocaust zu leugnen oder so. Also, ja, aber ich meine, es geht hier um das ganze Gender-Thema und Kinder und solche Sachen. Das ist ja das Thema. Und gut, Holocaust-Leugnungen da mit zu vermischen, das, ja, wie gesagt, es bietet halt Angriffsfläche für Idioten, die einfach was einfach aus dem Kontext reißen, um zu sagen, haha, lol, die will Holocaust-Leugnern eine Plattform bieten oder sowas. Ja, gut, das ist ja sowieso auch das Standardding, wenn du irgendwo sagst, dass Debatten geführt werden müssen. Dann landen die Leute ja immer schnell dabei. Erstmal kriegst du, was ist mit Verleumdung und sowas, ne? Das kennen wir ja alles. Und dann heißt es dann irgendwann, ja, und was ist mit dem Holocaust? Um dann irgendwie zu sagen, ich bin so unglaublich schlau, in Wahrheit sollten wir gar keine Debatten frei führen, sondern nur so, wie wir uns das irgendwie vorstellen. Ich weiß nicht genau, in welche Richtung Axel Springer gerade steuert, welche neuen Ideale von Vielfalt und Freiheit in der Unternehmenskultur zukünftig etabliert werden sollen. Ja, wer solche Vergleiche zu Holocaust-Leugnern zieht, ist nicht weit davon entfernt, den Holocaust selbst zu relativieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das tatsächlich ihre Interpretation einer vielfältigen und freiheitlichen Firmenkultur sein soll. Herzlich, Judith Seven Spassert. Ja, ne? Ich meine, Frauen untot machen, habe ich schon mal irgendwo gehört. Die rausdrängen, dass sie sich nicht mehr trauen, was zu sagen, habe ich schon mal irgendwo gehört. Das ist eine organisierte Kampagne, habe ich auf Volksverpetzer gelesen. Tja, ja. Ja, hier sehen wir einen Tweet eingeblendet, der auf die Bekanntmachung vor der Judith, ne, dass sie halt ihre Kündigung eingereicht hat und mit Link auf den Text, den wir jetzt gerade vorgelesen haben. Und hier der Satz. Das ist der Chefredakteur von der Bild. Genau, und der antwortet auf den Satz, der Artikel wurde verhindert, mir wurde gesagt, dass ich den Wissenschaftleraufruf kritisieren sollte, ansonsten würde der Artikel nicht entscheiden. Darauf antwortet er. Ja, liest du nochmal vor, ich habe jetzt schon zu viel vorgelesen. Gut. Stimmt, Judith, wir sind jetzt links. Döpfner rief eben nochmal an und hat mir das befohlen. Nebenbei, auf deinen Artikelvorschlag hatte ich, ja, do it, geantwortet. Schade, dass der Text nicht hielt, was dein Vorschlag versprochen hatte. Erstmal schön, natürlich schön, ich weiß gar nicht, wie man das sagt. Nachtreten. Preis. Ja, stimmt, Junge, wir sind jetzt links, falls so satirisch. Stöpfner rief eben nochmal an, hat mir das befohlen. Nebenbei, auf deinen Artikelvorschlag hatte ich ja, do it, geantwortet. Also, sie hat ja geschrieben, der Artikel wurde verhindert. Mir wurde gesagt, dass ich den Wissenschaftleraufruf kritisieren sollte, ansonsten würde der Artikel nicht erscheinen. Naja, er ist ja hier sachlich richtig, der gute Mann, weil er sagt ja deinen Artikelvorschlag. Er sagt ja nicht, ich habe deinen Artikel verhindert. Das wird er dann wohl getan haben, weil am Ende ist sicherlich der Chefredakteur, der sagt, es erscheint oder sagt nicht. Aber dieses Nachkarten zu sagen, ja, aber der Text war ja auch, der könnte ja nicht erscheinen, weil der war qualitativ. Aber gut, ich meine, das ist dann halt auch wieder eine interne Sache. Aber ich muss halt sagen, alleine, dass er da jetzt, ja, wir sind jetzt links, stand hier irgendwo in dem Artikel von der Judith, dass die links sind? Oder das ist Linke. Nee, aber du musst das Woke, du musst da die Woke Denkweise. Die US-Redaktion, ja, ja, ne? Nee, Preis. Judith ist rechts, weil sie hat ja diesen Trans-Artikel gemacht. Also müssen die Leute, die sie kritisieren, links sein. So einfach ist der Herr Boje gestrickt. Ja, also ich lese hier im Artikel von diesem offenen Brief, lese ich nirgendwo irgendwas, ja, was ist mit links? Das ist politisch eingeordnet. Das sie ist hat gesagt, man wird in die rechte Ecke gedrängt, als wenn über solche Sachen sind. Ne? Äußerungen werden absichtlich aus dem Zusammenhang gerissen und falsch dargestellt, um kritische Stimmen als in Anführungszeichen rechts zu diffamieren und somit aus dem Diskurs zu werfen. Von links steht hier gar nichts. Also das ist der einzige Haken, wie der jetzt kommt. Stimmt, Judy, wir sind jetzt links. Döpfner rief eben nochmal an und hat mir das befohlen. Hm. Ja, sehr also, lustig. Da wird er ja eher die Diversity-Abteilung anrufen, aber. Aber es gibt ja glücklicherweise auch Leute, die ihr zustimmen. Wie hier Nicola Beer von der FDP. Die sagt einfach kurz und knapp, Respekt, da steht jemand für seine Überzeugungen. Und dass das eine Politikerin sagt, finde ich dann fast noch doppelt witzig, weil in dem Job steht ja inzwischen niemand mehr für seine Überzeugungen. Ja, alle aber nur noch. Ich muss ja sagen, also bei Frau Beer kann ich das jetzt eigentlich nicht so richtig vorwerfen. Ich wüsste jetzt nicht, dass die irgendwann mal jetzt nicht für ihre Überzeugung gestanden hätte oder so. Nee, ich habe das auch jetzt nicht auf Frau Beer, deswegen habe ich ja Politiker gesagt. Okay. Also, ja, aber sie ist ich meine Politiker. Damit andere Leute. Ja, ja, ja, ja, schon. Aber ich finde es eher interessant aus dem Gesichtspunkt, weil mich würde ja überhaupt mal die Meinung von der FDP jetzt dazu, also ich weiß halt eben, also ich sehe zum Beispiel bei mir in Hannover, da gibt es ja diesen Andersraum, den hatten wir ja auch schon ein paar Mal in den Quellen, das queere Jugendzentrum. Und der wird zum Beispiel von der die Sozialreferentin der Stadt Hannover ist ein Riesenfan davon und das ist eine Dame, die von der FDP ist und Landtagsabgeordnete war und jetzt ist ja sind da Landtagswahlen wieder im Oktober bei uns in Niedersachsen und die Kandidatin, die dann aussichtsreichen Platz auch hat, hier bei mir aus dem Wahlkreis, die war jetzt auch erst beim CSD, der neulich war, verteilt auch lauter Kram mit Trans und dem ganzen Zeug, hat das alles gefressen und ja, diesen Andersraum, ne, hatten wir ja schon ein paar Mal, das ist ja auch so ein Ding, dass da aus meiner Sicht eigentlich ziemliche Schlagseite an Politik irgendwie gemacht wird und halt den Leuten auch schon mit einem Jugendzentrum halt relativ früh diese ganzen Sachen irgendwie eingeredet werden, als also jetzt generell den ganzen SJW-Kram, nicht nur speziell das Trans-Thema, sondern also das ist ja jetzt nicht so, dass da irgendwie den Leuten, die da reinkommen, gesagt wird, so ja, leb doch einfach dein Leben und mach das Beste draus oder so, sondern den Leuten wird da halt eben gesagt, so ja, du bist ganz was Besonderes und geh mal in deinem Aktivismus auf und engagier dich und solche Sachen. Ne? Und das kann man ja auch machen, das ist ja nicht illegal, aber ich sehe das halt ein bisschen kritisch an, gerade aus einer liberalen Perspektive. Und da ist, glaube ich, da die ja, also dieses Ding, dass man irgendwie meint, das ist alles nur Menschenfeindlichkeit, diese Leute zu kritisieren oder dieses Ding, dass man meint, dass einfach Trans das neue Homosexuell ist und zu denen war man ja auch gemein, also ist man jetzt zu denen gemein und das ist quasi das Gleiche. Ich glaube, da ist die Versuchung bei vielen Leuten, denen da halt das Herz blutet, relativ hoch, ne? Und sie sehen das noch nicht so richtig, dass halt diese Aktivisten-Clique da relativ skrupellos teilweise ist, ne, und wirklich so heftig gegen die Leute vorgeht und einfach erwartet von allen Leuten, dass sie sich gefälligst in ihrer Realität einzufinden haben, ne, und das geht halt nicht. Also man kann von den Leuten erwarten, dass sie einen in Ruhe lassen, aber man kann von den Leuten nicht erwarten, dass sie ja, dass sie das alles abfeiern und das alles für richtig erachten, was andere Menschen machen. Und das machen die ja auch nicht mit den anderen Leuten und so. Ne? Und das brauchen die auch nicht. Das müssen sie nicht. Das sollten sie vielleicht tun, das wäre vielleicht gut. Aber ne, das Und das sehe ich jetzt bei der FDP leider auch nicht so richtig, dass man sich da jetzt irgendwie mal die Brust rausstreckt und sagt, das ist alles gefährlich und hier muss man mal irgendwie mal eine klare Trennlinie ziehen. Na, also klar, in irgendwelchen einzelnen Gesprächen und so, wenn man mit den Leuten redet, ist es wieder eine andere Frage, aber das habe ich ja schon häufiger gesagt. Das ist ja generell so ein Ding. Und das war ja damals bei der Piratenpartei auch schon mit diesen ganzen Trans-Themen und so, dass da manche Leute ganz schön Attacke gemacht haben. Na, also diese ganzen Piratenpartei-Sachen von 2012 bis 2014, sag ich mal, die sind heute halt in der Mitte angekommen. Die sind jetzt überall. Ne? Also dieses Ding von wegen, ist Antifa jetzt Freund oder Feind, das hatten wir da damals schon. Dieses Ding mit Gendersprache hatten wir da damals schon. Und das Trans-Thema auch. Ne? Also das ist auch nochmal so ein Ding. Und Ja, es ja, ist halt wenn man das erstmal eine so hört internationale Plattform, ne? und mir ging's damals auch so, ne? Wenn man solche Sachen natürlich erstmal hört, wenn jetzt einer ankommt und sagt, pass auf, die sind super gemein zu irgendwem, ne? Und die wollen den weghaben das sind Menschenfeinde und so. Die natürliche Reaktion von den meisten Leuten ist natürlich dann, das auch zu glauben, ne? Weil wenn jetzt jemand ankommt und dir irgendwie sagt, hier, die sind ganz gemein zu Person XY oder so, das ist ja dann im Regelfall nicht so, dass die Leute dann da irgendwann, ja, ob das denn wohl stimmt oder so, ne? Das ist also bei uns, die wir solche Erfahrungen dann schon gemacht haben, ist es dann vielleicht so, aber so beim Otto-Normalbürger, ne, ist dann die Reaktion wahrscheinlich eher, dass man solchen Leuten dann erstmal glaubt, wenn die einem sagen, hier, die sind da jetzt ganz gemein irgendwie. Ne? Ja, das ist einfach eine Erfahrung. Ich meine, im Privatleben, es gibt ja Pappenheimer, die sind halt homophob oder sowas. Das kennt man ja aus dem Privatleben. Ich denke mal, jeder kennt zumindest eine Person oder mehrere Personen im Umkreis, die halt auch wirklich sowas total ablehnen. Und so ist das ja. Aber das wird ja politisch als Waffe genutzt von diesen ganzen intersektionalen Leuten. Ja, und deswegen prägt das halt das Mindset, ne? Man sieht ja auch hier direkt unter dem Kommentar von der Nicola Bär hier, wie rechts muss man sein, wenn einem ausgerechnet das Hasspamphlet Bild zu links ist. Ja, also diese Prägung mit, okay, wie gesagt, sie hat nicht gesagt, dass Bild links ist. So, es hat sie nicht gesagt, aber das ist Das die kommt bei den Prägung. Leuten so an, Die ja, Prägung bei den Leuten ist Bild, Springerpresse, die treiben jede Sau durchs Dorf. Ich meine, ich will die Bild-Zeitung gar nicht verteidigen. Ja, Ja, aber was? guck mal, Price, das ist doch das gleiche Ding von Ne? Veronika Kracher und diesen ganzen Leuten. Die leben doch davon, dass sie ihren autoritären Scheiß als die einzige andere Option zu rechtsautoritärem Scheiß hinstellen. Das ist ja Ja, deren und genau, ganze. es wird da halt mit den Vorurteilen auch, das ist ja genau der Punkt. Es wird mit den Leuten auf die Finger gezeigt, die haben Vorurteile, die haben ja nur Hass gegen diese Gruppen und deswegen müssen wir die bekämpfen, aber tatsächlich sind die Vorurteile ja überall verbreitet. Ja, ich meine, die Bild-Zeitung, nochmal, ich will sie nicht unbedingt verteidigen, die macht genug Scheiße, ja, aber es ist halt dieses Vorurteil gegenüber der Bild, dass es halt die Springerstiefel-Presse ist. So, weil die halt das in den letzten Jahrzehnten halt immer wieder, ja, teilweise auch zu Recht vielleicht als Signum abbekommen hat. Allerdings hat sich die Bild-Zeitung ja gerade in den letzten Jahren dadurch ausgezeichnet, dass sie ein sehr breiteres Spektrum als andere Publikationen gezeigt hat. Ja, ich meine, das ist natürlich auch wieder eine Strategie. Man will verschiedene Märkte bedienen, deswegen macht man Meinung und Gegenmeinung, anstatt nur ein gewisses Zielpublikum zu bedienen, weil man damit eine breitere Leserschaft hat. Ja, das ist auch ein Marketing-Tool, was die benutzen. Deswegen, ich will die gar nicht freisprechen. Ja. Die Methoden von der Bild-Zeitung sind nicht gut. Aber sie bieten halt ein breites Spektrum als sehr viele andere Publikationen. Und das muss ich ihnen zugutehalten. Wie gesagt, gerade in den letzten Jahren. Ja, weil man hat bei der Bild-Zeitung, hat man die in Anführungszeichen woken Autoren, die woke Themen bespielen, aber man hat auch die Gegenposition dazu. Ja, die Frage ist halt nur, wie lange ist das jetzt noch so? Ja, das ist ja auch einer der Gründe, warum die Judith da hingegangen ist. Weil sie da halt gedacht hat, okay, die sind nicht einseitig, hier kann ich auch meine Themen platzieren. Und das sieht sie ja jetzt halt nicht mehr so, dass sie das kann, weil das jetzt halt, ich weiß ja nicht, was in der Vergangenheit da noch war, aber in diesem Fall hat sie sich jetzt halt in ihrer freien Arbeit, so gefühlt, dass sie sich nicht frei entfalten kann, weil da Druck auf sie ausgeübt wurde. Oder dass sie zumindest wahrgenommen hat, dass Druck auf sie ausgeübt wurde. Und ja, das ist ja kein gutes Zeichen. Ne? Ich meine, neben der Bild-Zeitung gibt es ja andere Publikationen noch in Deutschland, die das machen, die ja auch bei Axel Springer sind. Ne? Die Welt, nehme ich jetzt einfach mal als Beispiel, ja, die fahren ja auch die Strategie, dass sie ein breites Spektrum an Meinungen zulassen. Die Frage ist, ja, früher nannte man das mal Zeitung. Für die, ne? Früher nannte man das mal Zeitung. Früher nannte man das mal Zeitung, auch bevor die Leute wussten, also bevor die Leute überhaupt wussten, was das genau für Menschen sind, die Zeitung lesen. Ne? Also da gab es vielleicht, klar, konservativere Blätter oder so, oder linkere Blätter, aber früher war das ja alles mal so ein bisschen mal alles von allem irgendwo drin, ne? Und ja, ich meine, früher war es halt einfach eine Publikationsplattform, die außer extreme Themen halt alle Themen zugelassen hat. Heute ist es halt eher eine Marketingmethode. Ich habe da gibt es auch einen Fachnamen dafür, den habe ich jetzt vergessen. Im wirtschaftlichen Kontext nennt man sowas A/B-Testing. Ja, also man macht unterschiedliche Themen, um zu testen, welche kommen gut an und das, was besser läuft, das macht man dann weiter. Ja, aber wie gesagt, da gibt es auch einen Namen für Pressepublikationen, der ist mir jetzt leider entfallen. Ja, und hier haben wir unseren ehemaligen Geheimdienstchef, Herrn Hans-Georg Maaßen, der den Ankündigungstweet von Judith hier geteilt hat und dazu geschrieben hat, die aggressiv-fanatische Woke-Bewegung ist extremistisch und eine erhebliche Gefahr für Meinungsfreiheit und die freiheitliche Grundordnung. Sie hat eine Systemüberwindung zum Ziel. Die Innenministerin sollte sich endlich um die Bekämpfung dieser Bewegung kümmern. Ja, wird sie nicht machen. Nö. Die hat genug damit zu tun, ihre Fotopanne zu erklären, glaube ich, die nächsten Tage. Werden wir am Sonntag sicherlich auch drüber reden. Okay, habe ich gar nicht mitbekommen. Ach, da ist so eine Veranstaltung gewesen für junge Leute, irgendwie Verfassungshelden oder sowas. Und am Ende der Veranstaltung haben die ein großes Foto gemacht mit allen Verfassungshelden drauf. Und in der hinteren Reihe waren dann so Dinge zu sehen wie der ausgestreckte Zeigefinger, Gruß der grauen Wölfe hier, der Schweigefuchs und ähnliche Dinge. Und das ist dem Verfassungsschutz wohl nicht aufgefallen, auch dem Innenministerium nicht, bevor es das gepostet hat. Jetzt ist Gelächter natürlich groß, inzwischen ist das Bild gelöscht. Aber wie gesagt, werden wir Sonntag sicherlich drüber sprechen. Oh Gott. Hat sich richtig gelohnt. Oh, Hilfe. Verfassungshelden. Aber die kriegen ihre Urkunden jetzt entzogen, schreibt das Ministerium. Oh Gott. Oh nee. Oh, Verfassungsschüler, sagt der Zuschauer oder die Zuschauerin, okay. Kruse Schmatze. Die lernen noch, ja. Die sind der ja, erste. Die lernen Klasse noch, dann, die sind noch nicht so richtig mit den Symbolen. Müssen wir jetzt den Schweigefuchs machen zum dritten Artikel oder zum ersten Paragraphen? Ich weiß es nicht. Ja, Hans-Georg ist halt natürlich wahrscheinlich Beifall aus der falschen Ecke. Wird ihr garantiert angelastet werden, dass der ihren Artikel gelesen hat. Genau, der. Wie konntest du. Der allgemein bekannte Rechtsextreme Hans-Georg Maaßen, genau. Der, ja, bla bla bla bla bla. Genau, das hat Price uns noch mitgebracht. Ja. Ich habe es gerade auch noch mal in den Chat gepostet. Ich empfehle noch mal das Buch Trust Me, I'm Lying, Confessions of a Media Manipulator von Ryan Holiday. Da werden halt auch solche Medienmanipulationstaktiken noch mal gut aufgedröselt. So, aber hier, diese ganze politische Angelegenheit, die ganze intersektionale Plattformangelegenheit ist ja nicht nur ein reines politisches und ein soziales Phänomen. Es hat ja mittlerweile auch die Finanzmärkte erreicht und da gewisse Kreise geschlagen. Hier habe ich mal einen Artikel einfach rausgesucht. Es gab ja vor einiger Zeit ein Problem beim Axel Springer Verlag, explizit bei der Bild, auch mit dem Julian Reichelt. Im Rahmen dieser ganzen MeToo-Bewegungsangelegenheit wurde dem halt auch dem Julian Reichelt vorgeworfen, dass er seine Machtposition ausgenutzt hat, um quasi ja Frauen rumzukriegen, um es kurz zu sagen. Ja, und halt Frauen, die dort angestellt waren, quasi zu Handlungen zu zwingen, die sie nicht gemacht hätten, wenn er nicht hätte. Plus natürlich toxisches Arbeitsumfeld, toxische Männlichkeit, patriarchale Strukturen und was da immer noch dazu kommt. Es war ja vor 2 Jahren ein Thema. Und Kolber Kravis Roberts ist ja der Investment, ist ja die Private Equity Firma, die einen sehr großen Anteil von der Firma übernommen hat und die ja quasi die Finanzierung für die Expansionsstrategie von dem Konzern von Axel Springer quasi sichern soll auch. Und ja, wie sehr viele andere große Finanzfirmen sind die den ESG-Kriterien unterworfen. Das ESG steht ja für Environmental and Social Governance Richtlinien. Und das heißt ja im Endeffekt, das, was früher Corporate Social Responsibility war, dass halt Unternehmen nicht nur sich an Profiten orientieren wollen, sondern dass sie gewisse Werte vertreten sollen. Also nicht Journalistenmithaltung, sondern Unternehmenmithaltung. Und diese ESG-Kriterien, die sind ja mittlerweile schon ja auf dem Finanzmarkt so angekommen, dass die Aktienkurse bzw. Refinanzierungszinssätze von Unternehmen beeinflussen können. Dass es halt gewisse Firmen gibt, die halt freiwillige Selbstverpflichtungen sich auferlegt haben. Wir richten uns nach ESG-Kriterien und wir geben ESG-Punkte für Unternehmen. Und je höher die ESG-Punktzahl von Unternehmen ist, desto bessere Refinanzierungsmöglichkeiten hast du auf dem Weltfinanzmarkt. Und das ist natürlich für die drittgrößte Private-Equity-Firma weltweit extrem wichtig. Und dieser ganze Skandal, der da mit dem Reichelt war, der hat halt dafür gesorgt, dass Axel Springer im ESG-Ranking nach unten gegangen ist, beziehungsweise dass sie heute immer noch daran zu knabbern haben und ein schlechtes ESG-Scoring haben. Und dass halt die KKR ESG-Scorecard, wie es heißt, da halt auch negativ von beeinflusst wird. Und um dem vorzubeugen, um quasi sich, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, ne? Also das Einzige, was mir als Vergleich einfällt, ist sowas wie ein Ablasshandel von der Kirche. Ja, da haben sie sich halt, Buße getan und haben gewisse Diversity und andere Sachen im Konzern quasi festgelegt, dass da nach gewissen Kriterien gehandhabt werden muss. Da sind halt ganze neue Abteilungen von Leuten, die halt darauf achten, dass alles besonders nach ESG-Kriterien funktioniert, eingerichtet worden. Und das sehe ich teilweise auch mit in diese ganze Sache mit einfließen, ja, weil diese ESG-Kriterien, das sind ja keine harten Kriterien, das sind weiche Kriterien, die teilweise sehr politisch beeinflusst sind, aber die halt auch von diesen ganzen Sozialbewegungen auch maßgeblich beeinflusst sind, ja, und wie gesagt, MeToo ist eine Angelegenheit gewesen, aber die ganze Sache wie LGBTQ, AAIP plus Friendly ist ein Unternehmen, das spielt ja auch eine sehr große Rolle, ja, und ein Brief vom Döpfner vorhin war ja beispielsweise, dass die von dieser LGBT Messe ausgeladen worden sind. Und da geht es ja nicht nur darum, dass sie nicht bei dieser Messe teilnehmen können, sondern es geht im Endeffekt darum, dass die quasi dann von den NGOs und anderen Unternehmen, die diese ESG-Kriterien festlegen, dann ein negatives Score dafür bekommen. Ja, und gerade die ganze LGBT-Angelegenheit neben der ganzen Klimawandel-Angelegenheit ist einfach da ein sehr stark gewichtetes Kriterium bei diesen ESG-Kriterien. Und nochmal, ESG-Kriterien bestimmen mittlerweile, was du für einen Zinssatz für Kredite auf dem Kapitalmarkt zahlst als Großunternehmen. Ja, und deswegen gehe ich auch davon aus, dass es nicht ein reiner politischer und sozialer Druck war, dass der Döpfner und der ganze Konzern da jetzt so drauf reagiert hat, wie er drauf reagiert hat, sondern dass es halt auch Druck von der Buchhaltungsabteilung gegeben hat, so, oh, wir müssen jetzt auf einmal 0,1% mehr Zins für unseren Kredit bezahlen, nur weil da hier in der Welt dieser Gastkommentar war, das gefällt uns jetzt gar nicht, unterbind das mal, weil das hat krasse finanzielle Konsequenzen, dann kriegst du vielleicht am Ende des Jahres nicht wieder einen Millionenbonus, wie du es letztes Jahr bekommen hast. das ist halt auch eine Sache, die ich jetzt ein bisschen mit Aluhut vortrage, aber ich meine, der Punkt ist, dass es halt mittlerweile auf dem Finanzmarkt angekommen ist und dass das eine Rolle spielt. Ja, es ist nicht nur der soziale Druck, oh, wir verlieren Kunden, wir verlieren Leser, wir haben negative Presse. Nein, es gibt harten finanziellen Druck, wenn man sich nicht an die Spielregeln hält, die halt weiche Kriterien sind und die maßgeblich von einschlägigen intersektionalen NGOs bestimmt werden mittlerweile. Ja, das war es an sich auch schon. Ne? Also, ja, ist schon ziemlich woke, die ganze Angelegenheit. Weiß nicht, was ich sagen soll. Oh, der Pretzel, oh. Okay, der hat auch keinen guten ESG-Score, glaube ich. Ja, das war einfach noch so eine kleine Schmunzelgeschichte, die Mars gefunden hat. Die so ja, das war so. Wokeness passt. Genau. Ich glaube, vielleicht machst du es mal außerhalb vom Archiv aus, damit wir uns die einzelnen die Teile der dreiteiligen Tragödie anschauen können. Das klingt wie eine gute Idee. Wir haben hier Katharina Nozun, eine Aktivistin, die haben wir auch schon mal auf der Republika besucht und ich glaube, ich verspreche nicht zu viel. Mir ist ja auch schon im richtigen Leben begegnet, weil wir damals bei der Piratenpartei in Niedersachsen gemeinsam waren, ja. Und ich denke, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass ich ihren diesjährigen Talk auch eingereicht habe für die Shortlist der Sachen, über die wir als Weltraumaffen irgendwann mal sprechen werden. Glaubt mir, wenn euch in 20 Jahren eure Kinder fragen, was ihr damals gemacht habt, als noch Zeit gewesen wäre, die Klimakatastrophe zu verhindern, wollt ihr nicht antworten, nix, weil Leute, die gendern, mir suspekt waren und in der Zeitung vor Wokeness gewarnt wurde. Jupp. Schöner Debattenbeitrag. Mal sehen, was Markus Pretzell dazu sagt. Lasst uns doch mit Wokeness und Gendern aufhören. Dann reden wir über Klima. Das ist viel wichtiger. Deal? Fragezeichen. Und was glaubt ihr, wie die Geschichte ausgegangen ist? Oh, Ed Katascha hat dich blockiert. Ja, doof irgendwie. Hm. Geht halt nicht ohne Vogue anscheinend. Klimawandel bekämpfen, das geht nur. Wir müssen alles machen. Das finde ich auch so einen bedrohlichen Trend, dass wir auf einmal alles machen müssen. Also wir müssen das Klima, die Russen, Gender, Trans, na, die Weltformel. Energie, Wirtschaft. Das ist doch Teil der Weltformel. Das gehört doch alles zusammen. Wir müssen die Kernfamilie zerschmettern. All diese Sachen müssen wir unbedingt jetzt alle gleichzeitig machen, weil morgen ist Weltuntergang und wenn wir uns nicht sofort darum kümmern, ist es vorbei. Das wäre menschenfeindlich. Ja. Es ist ja seltsam, wie diese ganzen malthusianischen Sachen da auch mit reingehen, ne? Es ist halt ein großer Brei von allem. Es ist von, bestimmte Sachen sind ja vielleicht ganz interessant, ja, aber es gibt halt wirklich Leute, die mittlerweile sagen, ja gut, wir müssen die Weltbevölkerung reduzieren, weil sonst schaffen wir das nicht mit dem Klimawandel. What? Wie jetzt? Ne? Naja gut, ich denke mal, wenn jemand sowas sagt, meint er durch Verhütungsmittel, oder? Ja, das sagst du jetzt. Ja, ich habe so manchmal den Eindruck, ist doch vollkommen egal, wir werden doch sowieso alle sterben. Du meinst, fährst du ja auf die georgianischen... Georgia Guidestones. Die Georgia Guidestones, ja, die gibt es ja auch noch. Ja, also... Ja, und gleichzeitig kaufen Milliardäre in Amerika immer mehr Farmland. Aber das ist alles irgendwie, es hört sich an, als wäre das erste Siegel schon geöffnet und das... Die Engel stoßen in die Posaune fürs zweite Siegel und dann gucken wir mal. Ja, wir haben ja einen Intersectional Rider mehr. Es gibt ja nicht mehr nur die vier Horsemen, sondern es gibt jetzt einen fünften, den Intersektionalen. Den Inclusion Rider, meinst du? Genau, den Inclusion Rider, das war's, sorry. Ich bin auch nicht so ganz... Tod, ja. Hunger, Krieg, Pest und Inclusion, ja. Ich glaube, das checkt aus. Also für mich auf jeden Fall. Ach ja, Inclusion Rider. Den Tatort habe ich übrigens gestern mir angeschaut. Der war aber tatsächlich gar nicht so gut. Der war aber tatsächlich gar nicht so schlimm, wie ich erwartet hatte. Also, die Leute haben ja alle gesagt, das wäre jetzt auch wieder so Indoktrinierung oder so. Aber klar, da waren natürlich alle möglichen Sachen irgendwie bei mit Flinter und solchen Geschichten, aber die hatten das natürlich auch Leuten in den Mund gelegt, die aus so einer entsprechenden Szene kommen, ne? Also insofern fand ich das gar nicht so unpassend. Du wirst doch nicht weich werden. Jetzt wäre ich jetzt gecancelt hier. Jeder schreibt nach dem Stream erstmal einen offenen Brief. Lieber Chris, du hast heute in der Show gesagt, dass du den Tatort nicht schlecht fandst. Das heißt, nicht wissenschaftlich und an der Grenze nicht zu den Menschen. Ich habe gesagt, ich fand ihn nicht schlimm. Nicht schlecht war nicht die Rede. Ja gut, ich muss das ja verfälschen, damit das mehr... Achso, ja, damit es ins Narrativ passt, ja. Genau. Ja, aber blend mal den Prezell jetzt aus, den müssen wir nicht zu viel, ja. Ich mag den immer mehr, der sagt sehr viel vernünftige Dinge auf. Ich meine, wenn er solche Witze macht, ist ja schön, aber ich kann mich einfach nicht politisch mit dem... Echt? Warum? Also einfach wegen der AfD-Geschichte, oder? Ja, ist, keine Ahnung, ist nicht mein Fall. Ich finde, er sagt ziemlich viel Schlimmes. Ich meine, wenn er was Gutes sagt und wenn er einen guten Witz macht, ist okay. Ja, dafür ist es noch gut, aber ansonsten... Dafür ja gut, das glaube ich für die anderen Leute nicht mehr so interessant. Genau, wir schlagen uns jetzt wie heißt es, Backstage. Ja, ansonsten... Ich muss weg, ja. Ja, die Frage, welches Pferd denn imstande ist, Hengamed zu tragen... In der Rolle von Inclusion. Das muss man auch dann den Backstage klären. Ja, ein mechanisches Pferd. Das ist sicher cool. Nein, zwar nicht, Anarcho, oder? Ast Anarcho, der Krieg ist nicht das Einzige, was uns noch retten kann. Das ist Unsinn. Aber ja, schönen Waldspaziergang, da kann ich zustimmen. Ja, ein Waldspaziergang ist immer gut. Ne? Und ich meine, vielleicht organisiert der Babel ja irgendwann auch seinen Marsch auf Berlin. Dann, das ist ja auch eine Art von Spaziergang, nicht wahr? Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Gehört, in Berlin gibt es Erdbeben. Mhm. Immer öfter. Die Konzertsaison hat begonnen. Lasst euch nicht gendern, Leute. Mhm. Wenn alle Weltraumaffen-Zuhörer gleichzeitig hochspringen. Aber nicht Achse springen. Nee, den Doppelachsel höchstens. Oh, ja, wir sehen uns am Sonntag, denke ich, wenn niemand krank wird. Ja, die Technik werden wir hinbekommen. Wir sind Sonntag wieder für euch da. Es sei denn, morgen passiert auch wieder was Lustiges. Dann machen wir vielleicht wieder einen Sonderstream, wer weiß. Das weiß man ja heutzutage gar nicht. Naja, ein paar Republika-Streams müssen wir ja auf jeden Fall auch noch machen. Aber das jo, ist da ist gutes Material dabei. Alter Schwede, ist da gutes Material dabei. Aber die Ingrid war nicht da. Die Ingrid war nicht da. Das muss leider ausfallen diese Woche, dieses Jahr. Ich glaube, das ist, weil die Leute bei der Republika Frauenfeinde sind. Ich gehe auch davon aus. Ja, Leute, ne? Und trinkt Hirschquelle. Sehr guter Hinweis. Mit dem guten Uran. Macht's gut. Kulturmarxismus.